Ihr erfahrt heute etwas von ganz weit weg. Weil der René aus dem Urlaub zurück ist. Und Hannes die Probesendung sowieso nicht bestanden hätte. Also bleibt dran. Eine neue Folge von eurem Lieblingspodcast. Irgendwas ist doch immer der Berlin-Podcast. Heute Folge 93. Mein Name ist Stefan. Schön, dass ihr da seid. Und an meiner Seite endlich wieder da nach Urlaubspause. Hier ist René. Hallöchen, René. Warte, ich lasse kurz den Applaus verhallen. Eine Sekunde. Hat man nicht gehört, weil die in der S-Bahn saßen, die geklatscht haben. Ja, hallo Stefan. Schön, wieder dabei zu sein. Heute an diesem wunderschönen 24. August 2022. Und mir quasi zu Füßen liegend, auch heute mit dabei, letzte Woche nicht verpasst. Bildlich. Marc, hallo Marc. Seid ihr endlich fertig? Ich dachte schon, ich kann ja nicht mehr sagen heute. Mann, ja, hat immer klein gehalten. Das ist ja nie passiert. Hallo Marc. Ja, Tachchen, die Macht am Mikro, der Marc. Ja, die jeder darf, M ist wieder da. Marc, du musst ein bisschen gedulden. Jeder darf seinen nicht vorher abgesprochenen Satz in der Begrüßungssequenz erzählen. Das habe ich getan. Das ist der einzige Satz, den ihr nicht wisst, den wir nicht voneinander wissen, dass wir ihn sagen werden. Genau. Steht der nachher noch in den Shownotes? Deswegen gar keine große Überraschung heute für uns. Nein. Aber für euch garantiert. Genau. Ja, René, du bist wieder da, braun gebrannt. Na gut, mit langer Hose. Wahrscheinlich willst du deine weißen Beine nicht zeigen. Nee, ist es jetzt hier zu kalt in Deutschland? Ja, ich weiß auch nicht. Warm irgendwo. Ja, kein Wasser in Sicht. Aber wir verraten erstmal, bevor du von deinem Urlaub berichtest, wahrscheinlich, wo wir sind. Ja, machen wir. Endlich, Marc, hat sie geklappt. 3, 2, 1, zack. Wir sind am Tempelhofer Feld. Yay! Auf der Tempelhofer Freiheit. Wir haben uns ein schattiges Plätzchen, was, wer es kennt, weiß, nicht so einfach ist, gesucht und auch gefunden. Und jetzt haben wir der Dinge, die hier vorbeifahren und laufen. Wir haben darauf geachtet, das Feedback seitens eines befreundeten Podcasts ernst zu nehmen und darauf zu achten, dass nicht zu viele Nebengeräusche zu hören sind im Hintergrund. Also heute nahezu nebengeräuschfrei, aber trotzdem im Freien vor Ort, sehr Tempelhofer schön. Flugfeld in Tempelhof, Berlin. Und damit zurück ins Studio. So, den S-Bahn-Fahrer hatte ich gerade angerufen, dass er sich mal bemerkbar macht. Nee, was ist denn das Problem mit Nebengeräuschen? Dann brauchen wir ja nicht rausgehen, wenn wir keine Geräusche haben wollen. Das ist, mit Stefan nennt es immer Atmosphäre. Es ist Atmo und ich glaube, die Sache bei die bei unserem befreundeten Podcast. Stubenhocker. Ja, Strike. Schlag ein hier. Ja. Marc. Nee, danke. Ich hab noch. Ach ja, du musst dich ja noch mit denen gut stellen. Ganz nein, genau. Ich habe ja noch einen Termin. Alles gut. Nein, ich glaube, dass die Schwierigkeit war, dass wir mal eine Currywurst-Folge hatten, die wirklich atmosphärisch richtig schwierig war. Und das war genau die sie gehört hatten damals. Und das war natürlich nicht die beste Sendung. Aber natürlich kann man es auch nicht immer vorhersagen, wie die Aufnahmesituation ist. Da muss man sich nicht so haben, weil die Atmosphäre soll ja auch sein, als würde man mit uns zusammensitzen. Wir sind der Berlin-Podcast. Ne, doch nicht deswegen. Ja klar, es gibt Berlin-Geräusche. Und toll, das war eben deine Berliner S-Bahn. Ja. Im Hintergrund ein Berliner Star gehört. Deine Kritik war, dass die Umgebungsgeräusche so laut sind, dass sie von dem gesprochenen Wort ablenken. Ja, aber so ist es in der Kneipe auch. Ich finde, das ist mal richtig deftige Atmosphäre. Ja. Deswegen hört euch die Currywurst-Folge an, macht euch euer eigenes Bild. Es ging natürlich nicht explizit um die Currywurst-Folge. Das war aber ein Beispiel dafür. Das ihr seht schon, wir sind uns heute wieder einig. Ja, kann ich kurz, wenn wir uns so einig sind. Wir freuen uns, dass René wieder da ist, obwohl es momentan noch nicht so zeigen können. Ich möchte kurz, dann passt es ja gerade, dass ich Feedback zur letzten Folge geben möchte. Ja. Oh ja. Ich hatte das Gefühl, danke reicht, dass King Orgasmus One zu Gast gewesen ist. Ach so? Okay. Ja. Ein sehr sympathischer Typ. Also beide. Der Hannes. Nein, es war natürlich Hannes, aber das Lachen hat mich, ich weiß nicht, ob ihr King Orgasmus One kennt. Nein. Südberliner Rapper. Kennt so aus der Riege Frauenarzt. Mr. Longe Frauenarzt. Ach so, alles okay. Klar. Ja. Also nicht Frauenarzt selber, aber ein Kumpel von Frauenarzt Ziller. Kennt man nicht. Aber müsst ihr euch mal angucken. vielleicht bei YouTube, um das mit dem Lachen mal rauszuhören. Ja, komm, also die Posse Porno Südberlin. Ja, sowas genau. Ja. Pornoproduzent ist er auch. Vielleicht ist er das und hat einen anderen. Hat in den, ich glaube, weiß gar nicht wann es war, hatte mal versehentlich in einer Sendung mit Ali Schwarzer gesessen. Beide waren so überrascht, weil sie war nur Vertretung für Maischberger und er war so. Vertretung für Bushido. Und das war eine, ja, war unterhaltsam. Also King Orgasmus und TV Straßenzaun oder MC Boogie müsst ihr mal gucken, wenn ihr euch mal ein Bild von dem machen wollt. Ich finde den sympathisch, ist ein lustiger Geselle. Mhm. Berliner durch und durch. Okay, aber die Lache, klingt die haben die wir Lache ja ist völlig, schon, ja, völlig ähnlich. Die ist sehr unterhaltsam auf jeden Fall, das hatten wir ja auch gesagt. Also in dem Sinne, Grüße an Hannes natürlich. Er hat seinen Kuschi wieder und sie haben auch schon fleißig gekuschelt. Genau, das ist wie, ja, wie sagt man das, wenn der Partner halt lange weg ist und sie kommt wieder, dann muss man halt ganz viel nachholen. Und das machen die zwei Folgen. In Form einer Zeit. Ja. Oh, da ging es ordentlich zur Sache. Genau. Finde ich aber toll. Ich hoffe, ihr könnt die Frequenz beibehalten. Weiter so. Ja. Okay. Ich habe noch nicht reingehört, aber ich würde es mal auch anhören. Ja. So, noch Feedback, ja. René? Zu der Folge? Nee. Dann okay. Feedback zu weiteren Folgen. Oh, jetzt. Also, von anderen Leuten. Von anderen Leuten. Ja. Von Sven, ein Freund von mir, gab es Feedback. Ich kann das ehrlich gesagt in Auszügen nur vorlesen, weil das meiste davon scheint nicht mich, sondern ja, euch zu betreffen, aber natürlich eigentlich uns. Kriege ich mein persönliches Feedback dann irgendwie zugestellt noch, dass ich mir mal in Ruhe durchlesen kann? Also er schrob, höre gerade euren Currywurst-Podcast und bin arg enttäuscht, wie wenig ihr wisst, beziehungsweise ihr euch vorbereitet. Hui. Oha. Und jetzt kommt natürlich auch noch ein bisschen was Konkretes. Zum Beispiel bitte. Die Kettwurst im Osten, sonst auch French Dog genannt. Mhm. Okay, hallo, entschuldige, dass ich erst 7 war. Ja, man darf davon ausgehen, dass du mittlerweile nicht mehr 7 bist. Und, naja, das kann man manchmal auch zweifeln. Okay, dann des Weiteren. Shawarma, weiß er zu berichten, ist meist mit Hähnchenfleisch und einer Joghurt-Sesamsoße. Ja, Entschuldigung, dass ich aus dem Osten komme und noch nie im Ausland war. Da hast du, Sven. Was haben wir noch? Die mobilen Stände. Beziehungsweise Bauchläden, wie man sie am Alex hatte mit den Würsten, das war Bratwurst und keine Currywurst. Welche mobile Stände? Achso, die jetzt noch rumrennen für einen Euro. Ja, zumindest damals. Achso, zu Ostzeiten? Nein, nicht zu Ostzeiten. Aber die heißen noch Curry. Ja, die Frage ist, da kriegst du keine Currywurst, da kriegst du nur so diese Nürnberger, nee, nicht Nürnberger, die Thüringer Rostbratwürste oder artverwandte Katastrophen. Habe ich schon lange nicht mehr gegessen auf dem Alex. Bratwurst Euro, Currywurst Euro, ich weiß nicht. Eine Currywurst ist ja genau genommen auch die zerstückelte Wurst mit Curry-Dip drüber. Ja, aber es ist eine andere Art von Wurst. Pass auf, jetzt kommt die wissen ja gar nichts. Ja, es kann sein, dass es eine andere Wurst ist. Ja. Und weil Sven gerade so im Flow war, wusste er noch anzumerken, dass eine Asia-Box ist eigentlich ein Teller, nur ein hochgeklappter, der ist eigentlich nicht dazu gedacht, um daraus direkt zu essen, sondern man soll die eigentlich auf den Tisch stellen, die Asia-Box, und dann klappt man sie auseinander. Okay. Und dann ist es wie ein tiefer Teller und man kommt an alles ran, was da so eingestapelt wurde. Aha. Kiek mal an, und dann, da müssen wir alle drei sagen, wussten wir nicht, war uns aber auch real. Nee, also danke für das Feedback auf jeden Fall, ernsthaft danke, weil das ist ja genau das, was wir wollen, dass ihr unsere Inhalte noch ein bisschen anreichert. Genau. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Dinge wissen, die ihr nicht wisst. So sieht's aus. Und deswegen ist es auch völlig okay, dass ihr Dinge wisst, die wir nicht wissen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal erzählt habe. Ich bin das schnellste, der schnellste Mathe-Aufgabenlöser der Welt. Okay, 93 mal 72. 8. Falsch, aber schnell. Ja. Ich fand den gut. Oh ja, der war wirklich gut. Gut, dann dein Witz, Stefan? Was? Ach so. Naja, und zum Ende der Sendung gibt es immer ein paar Witze. Ach so. Ja, gab es noch mehr Feedback? Also auf jeden Fall danke dafür schon mal. Ne? Ja. Auch Mehr Feedback habe ich jetzt hier konkret nicht, würde aber ganz gerne die Gelegenheit nutzen, um ein weiteres Mal Mauritius von der Satirehörde zu grüßen. Mit mein dem neuer Projekt. Arbeitskollege. Was ist hier in meiner Abwesenheit passiert? Tja, hast du nicht gehört, wa? Nicht zu Doch, habe ich gehört, neuer Kollege und der wird hier gleich einmal durch den Podcast geschliffen und der hieß Mauritius, richtig. Mauritius. Ja, Mauritius, das kann man Mauritius. Sich merken. Wie die Briefmarke. Wie das Land. Der blaue Mauritius. So, wer sich, also wir sind ja jetzt nicht der politische Podcast, aber ab und endchen reden wir auch über so Sachen wie die Affäre um Ex-RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, wo man sich fragt, ob die ARD mittlerweile den RBB als Bauernopfer einfach hinstellt, um den Rest der Strukturen in den anderen Regionalsendern beizubehalten, die ja bisher noch nicht auf dem Prüfstand stehen. Ich erwarte da noch Größeres. Na, jedenfalls in dem Zusammenhang, die Satirebehörde hat auf ihrer Website satirebehörde.de/Schlesingergate, wie man schon raushört, einen Artikel verfasst zu der Patricia Schlesinger Affäre. Durchaus lesenswert. Wollte ich hier mal lancieren. Mhm. Und ja, das war's. Satirebehörde? Ja. Muss ich mir notieren. Ja. Ja. Unbedingt, unbedingt mal reinschauen. Das ist wirklich eine Satire-Seite. Satirebehörde zusammengeschrieben mit Ö? Ja. Und des Weiteren dürfen wir natürlich nicht verschweigen, dass wir ein weiteres Jubiläum haben dieses Jahr. Die CD wird 40. Ja, das die Älteren erinnern sich. Okay. Ja. Was war nochmal die CD? Erzähl doch mal für unsere jungen Hörer. Du willst mich verarschen. Das wissen wir heute. Mach noch weiter. Ich kenne Teenager, die kaufen noch richtig Alben mit CDs drin, aber hören sich die nicht an, weil sie kein Gerät dazu haben. Das ist Pech. Sondern machen das dann online. Ja, das ist echt Pech. Hm. Ja. So. Ja, René, du warst also im Urlaub. Ja. Die Sommerferien sind vorbei. Wir waren ja so leichtsinnig, das zu genehmigen, aber das war natürlich unter der Voraussetzung, dass du jetzt hier einen umfassenden Tatsachenbericht ablieferst. Vertrag war die Bedingung. Also, wen das Thema nicht interessiert, der möge jetzt eine Dreiviertelstunde vorspulen. Ansonsten für alle anderen, nein, ich war wieder mal in Schweden. Nee, war ich natürlich nicht. Das hat ja nicht geklappt. Schweden kommst du ja nie. Haben mich nicht hingetraut. Ich bin deswegen aber wieder mal in der Nordsee gewesen. Schön. Und ich habe einen reichhaltigen Wissensschatz mitgebracht. Okay. Aber keine Sorge, ich werde es nicht alles hier niederlassen. Nicht in dieser Folge. Nicht in dieser Folge. Nee, was soll man sagen? Für uns Berliner ist mir aufgefallen, oder vielleicht wahrscheinlich auch für andere Städter, sind da Dinge normal, die für uns völlig überhaupt keine Rolle spielen. Aha. Es gibt zum Beispiel, was ich interessant fand, ein Deichbaugesetz und eine Deichbauabgabe, die jeder, der ein Grundstück hat, zahlen muss. Okay. Ja, sowas gibt es hier auch. Aber natürlich nicht, wenn es um Deiche geht. Genau, ja, ja. Aber da ist es halt, das ist echt ein Thema, diese Sache Deichbau da oben an der Nordsee. Ich glaube, Ostsee hat sowas auch, wobei da Ebbe und Flut ja nicht so tragisch ist. Und da möchte ich gleich mal das erste Wissen platzieren für Wer wird Millionär? Wie hoch ist denn... Ich kann euch sagen, wer Millionär wird, Günther Jauch. Wie, der ist Millionär. Wer ist Millionär? Das wäre eine einfache Sendung. Genau. Mit nur einer Frage. Nee, wie hoch ist denn, also anders, Ebbe und Flut? Ne? Ist ein Begriff. Ist ein Begriff, wobei den benutzen wir wahrscheinlich auch sehr falsch, weil wenn wir Ebbe meinen, reden wir wahrscheinlich von Niedrigwasser, also das Wasser ist nicht da, also ganz niedrig. Und wenn wir Flut meinen, sagen wir, das Wasser ist ganz hoch. Ebbe ist in Wirklichkeit der Zeitraum zwischen Niedrigwasser und Hochwasser, also wenn das Wasser sich zurückzieht, dieser ganze Zeitraum ist Ebbe, nicht nur der Zustand. Und Flut ist der, wenn es wiederkommt. Wie hoch ist denn der Wasserunterschied zwischen Ebbe und Flut an der Nordsee? Erheblich. Ja, wie viel? Was schätzt du denn? Ich schätze... Also Niedrigwasser zwischen Niedrigwasser und Hochwasser, ne? Ja, ist schwer. Es variiert natürlich auch. Ja, von dem Ort, richtig. Mond, von dem Mondstand auch. Bei Vollmond ist natürlich... Das stimmt, natürlich unterscheidet sich das und auch von dem Bereich, wo du dich befindest, aber... Also grob geschätzt würde ich sagen, zwischen 1 und 2 Meter, tendiere aber eher zu 2. Was hättest du gesagt? 1/2 Meter hätte ich gesagt. Echt? Also ich hätte gedacht, wenig, 100 Meter oder so. Nee, was? Es sind in Wirklichkeit, sind es tatsächlich nah dran, Marc, sind 3 Meter. 3 Meter? Ja, okay. Also und der Meeresspiegel wird eingeordnet, also der Normal Null, zwischen, genau eine Hälfte zwischen Niedrig- und Hochwasser. Ja, von das bedeutet, muss man ja messen. Dass die, wenn Flut ist oder Hochwasser, dann liegt Wasser 1,50 Meter über Meeresspiegel und bei Niedrigwasser 1,50 Meter unter Meeresspiegel. Und das fand ich schon super interessant, weil ich dachte, Ebbe ist hohes Wasser, niedriges Wasser, Flut ist hohes Wasser. Ja. An der Nordsee gibt es ja das Wattenmeer. Ja. Das ist ja eine einmalige Naturlandschaft in der Welt. Das gibt es nur dort. und zeichnet sich durch die gefährlichen Priele aus. Ja. Das sind also Kanäle, die da langlaufen, quasi so Mulden, wo das Wasser dann eben rein und raus fließt. Das sind wie Adern. Das sind wie genau, Adern, die sich, wenn man sich das auf Google Maps oder Google Earth mal anschaut, dann sieht man tatsächlich auch, auf den ersten Blick fällt einem gar nicht auf, dass der Nordseeküste die ostfriesischen Inseln vorgelagert sind, weil auf der Satellitenkarte sieht das aus wie Land. Wenn man aber genau hinguckt, dann sieht man erst, ach Moment, das ist ja auch Meer. Mhm. Und das Ding ist, genau, die Flut liefert das Wasser über diese Priele dann rein und dann kommt das wie so von allen Seiten irgendwie. Deswegen ist Wattwandern auch so gefährlich. Und wenn man jetzt kommt so langsam meine Frage. Ah ja. Und zwar wollte ich wissen, du hast natürlich völlig recht, diese Priele, es ist sehr gefährlich, weil das Wasser kommt mitunter recht schnell irgendwie wieder. Also während der Flut kann das relativ schnell gehen. Vor allen Dingen ist es gefährlich, wenn man so einen Priel durchqueren muss. Und meine Frage wäre jetzt gewesen, weiß man, wie schnell das Wasser da durchfließt? Warum ist das so gefährlich? Also man wird gewarnt, dass es relativ zügig kommt. Das Problem ist folgendes, du gehst ins Bad raus und dann irgendwann gehst du zurück. Alles fein. Wenn jetzt aber das Wasser anfängt so hoch zu steigen, dass es dir vielleicht bis zum Knöchel oder so geht, ist ja prinzipiell nicht dran. Also erstmal kommt das Wasser nicht von hinten, wenn man Richtung Ufer läuft, sondern es kommt um dich rum möglicherweise. Weil du hast natürlich auch so Unebenheiten und eben diese zuflüssigen Adern, diese Priele, die das Wasser führen. Und das heißt, du stehst im Trockenen und dann kommt auf einmal von Wasser von hinten und aber auch von vorne. Und das Gefährliche ist, wenn das Wasser so knöchelhoch ist und du nur die Wasseroberfläche siehst, weißt du nicht, wo so ein Priel ist. Und das kann passieren, dass du in so einem Priel einfach absackst und dann bist du weg. Ne, weil das ist eben wie so ein Fluss tatsächlich oder es ist ganz weicher Schlamm, dass du da halt da nicht mehr rauskommst. Und deswegen wissen die Leute, die an der Nordsee leben, immer ganz genau, also sie haben so eine Tidenpläne, die wissen ganz genau, wann Ebbe und wann Flut ist, weil auch das ist von Tag zu Tag unterschiedlich, da es sich um so eine krumme Zahl handelt von alle 6,53 Stunden oder sowas. Ah, okay. Ich hatte tatsächlich, du kannst natürlich, wir wollen deinen Urlaubsbericht, wollte ich nur noch ganz kurz unterbrechen und zwar mit einer kleinen Anekdote. Wir hatten damals Klassenfahrt an die Nordsee nach St. Peter-Ording und wir hatten auch eine Wattwanderung und es kam, wie es kommen musste. Die Lehrer hatten nicht aufgepasst und wir Kinder mussten tatsächlich durch einen prall gefüllten Priel. Und das Wasser ging mir also wirklich bis fast, fast zum Hals. Das war super, super gefährlich. Hat zum Glück noch alles geklappt. Ja, siehst du, ich habe das gar nicht so kritisch gesehen, weil wenn du darüber nicht nachdenkst, ne, und das alles so einfach denkst, dann denkst du, ja, wenn von dem Wasser kommt, dann rennst du halt einfach, rennst du vor dem Wasser weg und gut ist. Ich stand mit einem Fernglas an der Nordsee und guckte dann halt so, bin ja da mal auf Vogelschau und dann kam einer an und meinte zu mir, entschuldigen Sie, können Sie mal ganz kurz, da hinten sind Menschen. Und sie wusste, dass gerade Flut ist, also sprich, das Wasser gerade kam und sagte, da hinten sind Menschen, können Sie mal gucken, ob denen das gut geht. Ne? Mhm. Und dann guckte ich durch und habe gesagt, ja, ich sah die Planschen da. Ja, sind die verrückt? Das Wasser kommt dort, die müssen da raus. Und ich dachte, Mann, was hat die denn, sind entspannt sein? Das Wasser ist, ich sage, das Wasser geht da bis zur Hüfte. Die stehen jetzt gerade, jetzt geht es bis zur Hüfte. Ja, mit dem Wissen jetzt, ne, dass da natürlich so eine Priele sein können, zeigt sich erst die Gefährlichkeit. Und das, wenn du es nicht weißt, schätzt du das halt auch nicht so ein. Mhm. Ja, müsste man eigentlich die Leute vorher schulen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Touristen regelmäßig in der Flut untergehen. Ja, also das fand ich einen interessanten Fakt. Auch diese ganze Geschichte mit dem Deichbau. Wie hoch ist so ein Deich, wenn die Flut 3 Meter ist? Na, Quatsch, 1,50 Meter über normal 50, Null. Na, dann wird sie doppelt so hoch sein. Nee, ein Deich ist tatsächlich 8 bis 9 Meter, weil der in erster Linie für Sturmfluten so gedacht ist. Nee, der, ja, Mathe, ne? Der ist für Sturmfluten gedacht, natürlich. Die so alle paar Jahre halt auch mit denen zu rechnen ist. Und sie heben jetzt wohl gerade die Deiche an. Und für diese Sicherung der Deiche und so wird Geld benötigt. Und das bezahlen dann eben Leute bis ins Land rein, also Niedersachsen. Also nicht nur die Grundstücke, die direkt daran angrenzen, sondern alle, die davon betroffen wären, wenn ein Deich mal bricht. Zahlen mit, genau. Und das sind irgendwie... uns sagte einer, der hat so ein kleines normales Grundstück, da sind es 30 Euro im Jahr. Ne? Also es kommt jetzt auf, tut mir leid, dass ich keinen Bezug zu einer Größe sagen kann, aber er hatte jetzt, ich gehe davon aus, das war ein normal lebender Mensch mit Frau, Kind. Genau. Ja, das genau, das ist das eine. Und das andere, was mir aufgefallen ist, wird vielleicht ein bisschen unbekannter sein für uns norddeutsche Tiefländler. mir ist aufgefallen, dass die Städte dort an der Nordseeküste, also Ostfriesland, immer irgendwas mit Siel heißen. Also du hast zum Beispiel die Stadt Dornum oder Gemeinde Dornum, weiß nicht genau. Und dann hast du nahe zur Nordsee hin Dornumer Siel. Mhm. Ne, und so jetzt geht es. Viel Spiel im Siel. Also ja. Ich kenne Siel als Fachbegriff für einen Abwasserkanal. Sehr gut. Und genau das ist es nämlich. Wir auch gar nicht weiter so sehr in die Tiefe gehen, aber es ist so, dass die, du hast den Deich, das ist klar, der schützt ja die bewohnten Landschaften von dem Wasser. Ist übrigens auch um die Städte oder um Wohngebiete rumgebaut. Der Deich nicht nur frontal, sondern tatsächlich auch so an den Seiten. Und weil das Wasser, wie gesagt, den Weg sucht. Und die Siele sind Tore, mal ganz einfach gesagt, die in Abstand von 50 Kilometern die Küste entlang eingebaut sind, bei denen das Wasser aus der Nordsee ins Hinterland kontrolliert geführt wird, aber genauso Wasser aus dem Hinterland, Regenwasser, abgeführt wird in die Nordsee. Mhm. Und das sind diese Siele und dann haben sich eben die Orte darum, haben dann den entsprechenden Namen. Und dafür war es früher wohl so, mussten die Leute zahlen, die direkt ein Grundstück an der Nordsee hatten, konntest du dir diese Sielsteuer nicht mehr leisten, musstest du dein Grundstück verlassen. Ah, aber jemand anders hat es gekauft. Aber auch, wir reden, glaube ich, von vor 1800 oder so. Ja, das nur mal so ein kleiner Ausflug. Wahrscheinlich werden die Fischköpfe unter euch sagen, oh, langweilig. Ist ja auch ein Berlin-Podcast. Genau. Hierzulande weiß man sowas nicht. Ich als Auslandskorrespondent quasi diese wertvolle Information von einem fremden und fernen Ort mitgebracht. Ja, ist ja schön, dass wir jetzt hier informativ irgendwie aufgeladen wurden, aber gibt es bestimmt auch noch die eine oder nette Urlaubsanekdote zu berichten? Ich bin ja immer, ich war ja gar nicht in Entspannung unterwegs. Ein Urlaubsflirt. Nein. Also natürlich war es war ein sehr erholsamer Urlaub. Zwei Wochen am Stück ist mir jetzt nicht so vertraut. Ich habe es aber überstanden. Ich kann mir gar nicht glauben, wie Leute so lange Urlaub nehmen. Tja. Ja, egal. Hat geholfen. Üben. Ja, hat geholfen. Ich habe eine Menge erlebt. Ich bin auf eine ostfriesische Insel gefahren. Letztes Jahr war ich auf Norderney, dieses Jahr auf Baltrum. Seehundbänke habe ich gesehen. Ich habe sehr außergewöhnliche Vogelarten gesehen, die man als Berliner nicht so vor die Flinte bekommt. Sowas wie Austernfischer. Möwen, klar, haben wir in Berlin auch. Aber nur die Kleinen. Die Seemöwen, die kommen erst langsam in die Stadt. Ja, ich bin in dem Fachgebiet Möwen noch nicht so gut. Deswegen, mich interessiert natürlich auch, was hier in Berlin für Möwen sind. Und jetzt kenne ich mich ja so ein bisschen aus. Und wo wir sprechen, sehe ich da oben einen Turmfalken. Ja, die fliegen ja hier jede Menge rum. Gut daran zu erkennen. Ein schwarzer, runder Schwanzfeder und der einzige Falke, der auf der Stelle fliegt. Genau. Kannst du dir jeden Tag auf dem Tempelhofer Feld beobachten. Deswegen auch Rüttelfalke oder Rötelfalke genannt, weil er das sogenannte Rütteln vollzieht. Ah. Ja. Nee, also Möwen, genau. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht auch Silbermöwen sind, die wir hier bei uns haben. Weil die sind doch schon relativ groß. Also die Lachmöwen haben wir in jedem Fall. Ja, also ich kann sie nur unterscheiden in kleine und große Möwen. Ja, ich habe irgendwo gelesen, weiter, bisher haben wir irgendwie nur die kleinen Möwen hier und so langsam wurden aber auch die großen in die Stadt kommen. Ja, muss man die so ein bisschen machen. Die Krähen, die Nebelkrähen, so ein bisschen die Tauben vertrieben haben. Ja, die Möwen, muss man dazu sagen, also gerade die Silbermöwen, die sind, ich glaube, auch so eine kleine Plage, weil du kannst, also die fliegen Patrouille über Menschen. Du siehst richtig, wie die in der Luft und dann durch die starken Winde fliegen die dann halt auf der Stelle. Also, was heißt die auf der Stelle? Die fallen einfach nicht runter, die stehen in der Luft. Ja. Ja, anders als beim Rüttel, beim Turmfalken, flattern die nicht auf der Stelle, sondern die stehen. Seelen. Ja. Und die haben wirklich, wenn du ein Brötchen zur Seite legst, sind die sofort da. Also, auch so ein Effekt, den man aus Berlin nicht kennt. Bisher. Aber es gibt etwas, worauf man sich in Zukunft einstellen muss. Aha. Ja, nicht nur maximal 19 Grad in den Behörden. Bisher war ja mal so mindestens 20 Grad oder Richttemperatur 20 Grad. Aber heute wurde die Energiesparverordnung verkündet seitens der Bundesregierung. Mhm. Und eine Geschichte daran, das ist jetzt wieder ein starker Sprung, ne? Ja, eben. Aber wir waren gerade noch beim Urlaub. Das muss ich jetzt hier loswerden, ansonsten ersticke ich daran. Weil. Das ist doch. Weil es sind natürlich nicht nur Behörden und öffentliche Einrichtungen davon betroffen, sondern auch wir als Privatleute. Und da heißt es, habe ich gelesen bei Tagesschau, Regelungen in Mietverträgen über eine Mindesttemperatur werden ausgesetzt. Und da dachte ich sofort, im Winter frieren. Du Scheiße. Da gibt es Wohnungsbaugesellschaften, die freuen sich. Ja, du, nehmen wir mal an, du bist ans Fernwärmenetz angeschlossen oder... Ja, das muss gar nicht so sein. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Du hast sowas wie eine Zentralheizung unten im Haus und dein Vermieter achtet darauf, auf die gesetzlichen Regelungen, ja. Wenn, was weiß ich, an so und so vielen Tagen hintereinander abends die Temperatur unter einen bestimmten Satz fällt oder so, ne? Dann ist er gezwungen, die Heizung anzumachen. Ach so. Ja. Und dieser Satz heißt jetzt einfach, das kannst du alles völlig vergessen. Wenn der Vermieter der Meinung ist, dann stellt er einfach irgendwie alles ab. Und du frierst und du hast keine rechtliche Handhabe dagegen. Ja, das gibt sicherlich Leute, denen wird es nicht gefallen. Das sind die, die mit der Wärme Geld verdienen. Ja, es wird mir nicht gefallen. Du verdienst aber kein Geld mit der Wärme. Das interessiert mich ein Scheißdreck. Ja. Ich will einfach nicht frieren. Das ist nicht warm. Macht euch mal ein Begriff. Also, habt ihr denn von eurem Vermieter schon was gehört in die Richtung? Nein. Nein, ja. Aber von meinem Vermieter werde ich da diesbezüglich auch nichts hören, weil ich eben eine beschissene Hausverwaltung habe. Ach so. Schöne Grüße an der Stelle. Nicht. Danke für nichts. Ja. Genau. Thanks for nothing. Nein. Also man darf ja auch nicht vergessen, es könnte ja auch Folgen für das Gebäude haben, wenn die nicht mehr richtig geheizt werden, gerade im Winter. Und ich glaube, man soll auch erstmal abwarten, was es für ein Winter wird. Stell mal vor, es wird ein richtig harter 20 Winter. 20 Grad Winter. Dann richtig harter 20 ist es, glaube ich, eine andere Situation, als wenn es ein lahmer Winter wird, wie die letzten Jahre. Aber vorhersagen kannst du wie immer mal. Ja, ist doch geil. Dann kannst du jetzt in den kommenden Wintern so eine Eisblume im Fenster züchten. Ja. Hurra! Ja. Genau. Endlich ein neues Hobby. Genau. Hast du noch was aus deinem Urlaub zu berichten, damit wir dieses Thema schnell Ad-Akta eine Sache noch, einen Tipp, wenn ihr an die Nordsee fahrt, also was eigentlich Quatsch ist, weil wenn man Badeurlaub machen will, dann fährt man aus Berlin ja nicht an die Nordsee, sondern an die Ostsee, ist viel näher. Ja. Wir sind 7 Stunden gefahren bis nach Ostfriesland. Mit dem Auto. Familienurlaub. Ja. Und wenn ihr an die Nordsee fahrt, dann holt euch so eine Nordsee-Service-Card. Wir haben als dreiköpfige Familie für 11 oder 12 Tage 80 Euro bezahlt und mit dieser Nordsee-Service-Card so eine Art Kurtaxe, darfst du dann Strände besuchen, weil sonst musst du jeden Strandbesuch extra bezahlen. Ist ja an der Ostsee, glaube ich, auch so. Und du hast halt auch so einige Vergünstigungen dort vor Ort. Du musst bezahlen, wenn du einfach mal an den Strand gehen willst? Ja, das ist doch normal. Du musst an der Ostsee, wenn du an den Strand willst, Geld bezahlen. Da musst du so eine Kurtaxenkarte ziehen. Wenn du die nicht vorweisen kannst auf Nachfrage, Naherholungsgebiet sie dich vor Ort. Das Leben stinkt. Dann werfen sie dich ins Meer. Ja. Bleib ich lieber mit dem Arsch hier. Ich hab da Fernsehen, gucke ich mir im Fernsehen an. Ja. Ich muss erledigt, der Apfel ist geschält. Nächste Thema. Ich muss dir dieselbe Frage stellen wie letztes Jahr, weil ich kann mich erinnern, wir waren vor genau einem Jahr auf dem Hotel Park Inn, wo du über deinen Urlaub berichtet hast. Kannst du dich erinnern? Ich erinnere mich an die Aufzeichnung und ich erinnere mich daran, dass wir das Nordsee-Thema schon einmal durchgenudelt haben. Genau, und damals habe ich dir auch gefragt, hast du in Otto getroffen? Nee, aber ich war dieses Jahr auch nicht in Emden gewesen. Ja. Letztes Jahr war ich ja nicht nur in Emden, sondern auch bei dem sogenannten Otto-Turm in Pilsum, den Leuchtturm, der bekannt ist. Gelbe. Genau, der bekannt ist aus dem Otto-Film. Aber ich musste dieses Jahr dazu lernen, dass dieser Turm nicht, wie vermutet, von Otto für den Film gebaut wurde, sondern dass dieser Turm da schon stand. Der ist schon alt. Und auch schon die Farbe hatte. Mhm. Klar. Also ich habe da eine andere Geschichte gehört letztes Jahr, aber naja, nicht so schlimm. Aber du bist wieder da, gut erholt und hast dich auch schon wieder in die Arbeit gestürzt. Absolut. Das hast du ja total vermisst. Wirklich. Also es ist wie das Aufspringen komischer auf einem fahrenden Zug. Und ich spüre den Fahrtwind wieder. Ja, ich lebe wieder. Ah, sehr gut, sehr gut. Das ist doch toll. Ja. Wie war dein Urlaub, Marc? Welcher Urlaub? Machst du noch Sommerurlaub? Bitte? Machst du noch Sommerurlaub? Nein. Gar nicht dieses Jahr? Herbst. Also sagen wir es mal so, wir werden den Urlaub, wir werden den Sommer durch unseren Urlaub versuchen zu verlängern. Wir werden Anfang Oktober einfach für 2 Wochen auf Mallorca fliegen. Ah ja, okay. Malle. Clever. Scheiß drauf. Du bist so, Malle ist nur einmal. So ein, ole, ole. Okay. So ein Sonnennomad, der die Sonne hinterher reißt. Ja. Sagen wir mal so. Ja, möglicherweise. Ja, es ist ja auch immer so, ich meine, man muss sich ja auch darauf einigen. Also man bin ja nur zu zweit und ich bin ja nur gemeinsam zu zweit. Überlegen, wo man eben hin möchte. Ja. Und wir mögen beide nicht so sehr die Kälte und so. Ja, das habe ich schon festgestellt. Mit hügeliger Landschaft haben wir es so ein bisschen. Also ein harter Stein auf der Antarktis wäre jetzt nicht so dein Ding. Nee. Dann tut das Pöpöchen weh und kalt ist es auch noch. Ach, halt doch die Frage. So, Stefan, dein Sommerurlaub? Mein Sommerurlaub? War ja im sonnigen Chemnitz, ne? Ja, soll ich ja. nochmal ein bisschen noch was über Chemnitz sagen? Das kann man, gab es da Feedback eigentlich? Nichts Negatives, ist aber perfekt. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass wenn ich nicht sage, Weib schmeckt mir dein Essen. Ich hätte erwartet, dass die Stadt Chemnitz sich meldet und ob das schön ein Gedicht ist, fragt, ob ich nicht den Text für die Chemnitzer Nationalhymne schreibe. Ist leider nicht passiert. Wir reden nochmal im Jahr der Kulturhauptstadt. Gut. Ich glaube, da mache ich deinen Urlaub. Okay, in Chemnitz, mit mir zusammen. Da freue ich mich schon drauf. Nein, Weil du mal Urlaub mit uns machen willst. Ja. Ich habe schon ein bisschen Angst. Ist das keine anderen Freunde? Hallo? Ihr seid doch mein Leben hier. Nein, okay. Okay, was gibt's sonst noch Neues? Ich bin Gewinnertyp, wollte ich nur sagen. Echt? Ach so? Ja. Ja, du hast dich unter Millionen von Spermien hast du dich durchgesetzt. Genau, du. Nee, das meinte ich nicht. Das meinte ich jetzt nicht. Wieder ein von diesen stefanischen Rätseln. Ja. Nein, ich habe Karten für den Schlagerhammer in Oranienburg gewonnen gehabt. Ja, im Namen von uns allen sage ich Hurra! Hast du dich dafür beworben oder hat man dir einfach so zugestellt? Also was ich damit sagen will, es gibt ja Lokalzeitungen wie das Berliner Abendblatt, die Berliner Woche. Ja. Kennt ja jeder. Ja. Und das lohnt sich, die mal zu lesen, weil da stand einfach ein Artikel. Schlagerhammer war auch in den Gärten der Welt neulich. Berlin-Bezug. Jetzt sind wir in Brandenburg, Oranienburg. Und da stand dann als letzter Satz in dem Artikel, wir verlosen Freikarten. Wer will, schreibt einfach an die Redaktion. Habe ich einfach mal testweise eine E-Mail geschrieben. Mal gucken, was passiert. Und weil nur Stefan und sein Kumpel dahingeschrieben haben, hatte ich auch das Gefühl. Eine 50-50 Chance. Und zwei Tage vorher hat mir der Chefredakteur persönlich geschrieben, hey, du hast hier zwei Karten gewonnen. Siehst du, da fällt mir ein. Jetzt sind wir schon zu fünft auf dem Konzert. Ich hatte, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal berichtet hatte, ich hatte mal ein sehr lustiges Gewinnspiel im Briefkasten gehabt. Das war so ein Werbeblatt von einer linksorientierten Partei, deren Namen ich jetzt nicht sagen will. Und gibt ja nicht so viele. Die hatte verlost, auch irgendwie, und die haben wirklich ohne Scheiß, ich glaube, einen Blumentopf und eine Tafel Schokolade verlost. Okay. Ja, verlost. Fand ich super witzig. Wenn ich das finde, werde ich es mal auf unserem Instagram-Kanal posten. Ja, cool. Unbedingt. Und ich hatte auch in einer Lokalzeitung meinen Artikel in einer geschrieben. Und habe verlost, dass man mit mir geocachen gehen kann. Ah ja. Daraufhin haben sich tatsächlich drei Leute gemeldet. Ja, cool. Die haben die Aktion verlängert. Weil ich möchte keine enge Freundschaft schließen, sondern ich wollte einfach nur eine Gruppe durch den Wald jagen. Ja. Aber also wenn ihr mit mir geocachen gehen wollt und ihr Bedingung ist, ihr habt keine Ahnung davon und wollt nur mal reinschnuppern, was das ist, meldet euch. Apropos. Aber jetzt von meiner Seite auch herzlichen Glückwunsch. Warst du da gewesen? Nein. Ich konnte nicht und ich habe noch versucht, die weiterzugeben, aber... Dazu muss ich sagen, ich war schon auf Schlagerpartys, auf etlichen, also jetzt nicht so viele, aber ich war schon auf Schlagerpartys. Und das ist schon geile Stimmung, wenn man sich darauf einlässt. Nun gut, der eine oder andere mag behaupten, ist ja klar, die saufen ja alle wie die Mallorca. Löcher, dass sie denn da, naja, Schlager und Mallorca ist nun schon noch ein bisschen was anderes. Ist noch ein Unterschied, ja? Ja, okay. Ein erheblicher. Okay. Aber das lernt ihr nächstes Mal. Ja, ich habe noch was für Hannes. Und zwar ein Berlin-Tipp. Mhm. Am 28. August ist Ärztekonzert. Das am 27. Das ist am 27. und das ist der kommende Samstag. So, und wenn ihr die Folge hört, ist das schon vorbei. Genau. Eine Woche vorher, also heute nehmen wir auf am 24. Der Mittwoch. Am kommenden Montag erscheint also die Folge. Und vergangene Samstag, da spielte auf dem Tempelhofer Feld, oder besser gesagt da hinten bei den ehemaligen, wie heißen die Dinger da, bei den Hallen, spielten die Toten Hosen. Nee, die Ärzte, denke ich. Nein. Hat den Vergangenen vor dem Vergangenen. Ja. Genau. Also, wir sitzen jetzt hier und letzten Samstag spielten dort die Toten Hosen und da wurde, glaube ich, in der Berliner Abendschau berichtet und da haben sie gezeigt, der Bereich ist ja da vorne abgesperrt vor den, oh mein Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen, dieser Hallen, vor den Hallen wurde es eben abgesperrt, da kann man jetzt schon, glaube ich, die große Bühne irgendwie immer noch sehen und da waren also Leute hier außerhalb dieser Absperrung, also auf der Tempelhofer Freiheit, sind bis an den Zaun rangegangen und konnten also die Musik sehr gut hören und konnten auf den großen Leinwänden, konnten sie sogar dann irgendwie noch die Sache irgendwie mitverfolgen. Okay. Ein bisschen, als wenn du vom Fernseher sitzt. Also ist nicht so, dass man nichts hört und dass man nichts sieht. Mein Tipp Das heißt, mein Tipp, ich mache da gar keinen Tipp draus. Ich werde vermutlich am kommenden Samstag hier sein und mir die Ärzte angucken, weil das steht noch auf meiner Liste von Dingen. Nein, die Toten Hosen waren da. Ja, aber jetzt, wenn die Leute das hören. Ja, aber für Marc ist es ja noch der Futur. Der kommt in der Zukunft. Ja, aber für euch, Marc, war wahrscheinlich am Samstag vor zwei Tagen. Hier ist ein Mann, der hält sein Glied in der Hand. Naja, wenn er pissen muss, dann soll er machen. Okay. Wildfinkler im Tempelhofer, auf dem Tempelhofer. Aber er steht ziemlich weit im Gebüsch. Ja. Er mag es kitzlig. Mach mal eine Ansage, Mann. Nee. Okay, Ärztekonzert nochmal. Ja. Ich habe ja gehört, wir haben zwei Karten zu verlosen. Nein, haben wir nicht. Sind die schon weg? Das Ding ist, weißt du, was total witzig ist? Ich habe Leute gefragt, die totale Ärztefans sind, die sich im persönlichen Gespräch darüber mokiert hatten, dass sie beim letzten Mal keine Karten bekommen haben. Ja. Und da habe ich natürlich sofort gesagt, ey, wollt ihr welche haben? Ja. Und dann sagten die, ey, es gibt so viele Leute, die uns Karten anbieten, aber wir haben auch welche behalten, unsere. Also. Es scheint gerade wie eine schlechte Aktie zu sein. Abstoß. Interessant. Und pass auf, und die sind alle am Sonntag hier draußen. Genau, vor dem Zaun und hören zu. Aber es ist natürlich cool, ne? Ich meine, diese Location, Tempelhofer Feld, habe ich als Konzertlocation, ist doch neu, oder? Gibt es schon länger? Ist nicht so. Doch, gab es schon. Also gibt es eigentlich seit Jahren. Ja. Und zwar gab es hier eine jährliche Techno-Veranstaltung. Ja. Also nennen wir es einfach mal elektronische Tanzmusik. Okay. Und auch ein Schlagerfestival fand hier statt, einige Jahre. Das ist durch Corona natürlich irgendwie alles ein bisschen eingeschlafen. Aber doch, die Hallen dort, die werden schon... Aha. Was hier aber die Formel E. Ja, die ist jährlich hier. Dürfen hier Hunde? Nee. Elektro. Motorrennen, ne? Ja. Nee, die ist schon nicht. Die war ja dann Strausberger Platz mal, was ich sehr geil fand. So mitten Karl-Marx-Straße hoch, Strausberger Platz rum. Karl-Marx-Allee. Ihr müsst ein bisschen genauer sein für die Leute da draußen. Strausberger Platz. Also genau, es handelt sich um ein Autorennen, was Formel E hier stattgefunden hat. Genau. Man muss sich vorstellen, Formel 1 kennt man und das ist dann eben die Formel E. Sprich, das sind hochgezüchtete Rennwagen, aber eben mit Elektromotoren. Ja. Und die sind jetzt mal hier auf dem Tempelhofer Feld gefahren, ein, zwei, drei Mal schon. Und wie Stefan gerade sagte, rund um Strausberger Platz, schön Stadtkurs. Ja. Genau. Was gibt es hier auch in der Stadt. Ja, aber das war, glaube ich, beim ersten Mal, wo die hier waren. Und da hat man gesagt, nee, das ist dort nicht so günstig, wir machen es mal hier. Und seitdem ist es, glaube ich, jährlich hier ein Wochenende immer. No? Okay, aber kurz dann zwei Events, oder hast du dazu noch was zu sagen? Genau, zum Thema Konzerte habe ich, also ich habe neulich im Radio was gehört, was ich sehr interessant fand. Und zwar nächstes Jahr kommt Bruce Springsteen. The Boss. Springsteen. Ich glaube, so hieß er. Einfach The Boss. Genau. Der macht eine Deutschland-Tour, aber nicht in Berlin. Also er kommt nicht nach Berlin. Und das Interessante an der Meldung war, wo liegt bei euch die Schmerzgrenze bei Preis. Den Kosten für eine Konzertkarte? Also, die haben es im Radio explizit erwähnt, weil... Ich sage mal, ich kann mir gut vorstellen, 80 Euro, also ich bin jetzt nicht so der Konzertgänger, aber ich denke, wenn es richtig geil ist, würde ich vielleicht 80 Euro, das wäre dann... Ja. Also Bruce Springsteen, die günstigsten Tickets fangen bei 240 Euro an. Der hatte meine Schmerzgrenze... Das war eine Meldung wert auf jeden Fall. Oha. Ja. Ich sag mal, wer Fan ist, macht das. Ja. Ja. Gibt's okay, Leute. Zwei Events noch? Gibt solche und solche. Bitte? Okay, jetzt nehmen wir uns die Kritik vom Hannes zu Herzen. Ich habe zwei Events, die in der Zukunft liegen. Yeah. Wow! Und zwar morgen. Nein, schon ein bisschen weiter. Das hat Hannes übrigens nicht kritisiert, das habe ich kritisiert. Ich habe gesagt, irgendwie, wir dürfen nicht wie die Abendschau immer nur von Sachen berichten, die gerade erst passiert sind oder gerade passieren, sondern müssen den Leuten mal ein bisschen Service bieten. Er hat sich schnippig dazu geäußert, möchte ich behaupten. Er meint, okay. Also Hannes, jetzt pass mal auf, jetzt kommt was. Am 2. und 3. September, ja, die Pyronale. Ich gehe am 3. September tatsächlich auch hin. Ja. Auf dem Maifeld, logisch, Olympiastadion, ist ja eigentlich, glaube ich, der Standardaustragungsort der Pyronale. Und auch da müsste man ja eigentlich vom Parkplatz ausreichend sehen. Kostet 30 Euro, also keine 80 Euro. Wenn es nicht regnet. Und also das Ticket für den Parkplatz kostet 30 Euro. Nee, das Ticket für den Parkplatz, da kannst du für 30 Euro, kannst du, glaube ich, dein Auto da ins Halteverbot stellen und dich dann auf den großen Olympiastadion-Parkplatz stellen. Pyronale ist halt so ein Event, sieht man überall plakatiert in der Stadt. Ist so? Und gefühlt gesehen. Jeder Radiosender spendiert jeden Morgen Karten für die Pyronale. Oh. Aber René hat sein Ticket schon. Ich möchte mal 30 Euro zurückhaben. Ja. Und das zweite Event? Ja. Taschenlampenkonzert in der Waldbühne. Ist jetzt eher was für Kinder. Ja, nicht, also es ist nicht so, dass da Leute in der Waldbühne, Datum, 17. September, glaube ich. Ah. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da habe ich auch noch ein Event. Nee, es ist nicht so, dass da Leute auf der Bühne stehen und mit der Taschenlampe wackeln, ja, sondern das ist von der, ist ein Kinderverein, also ja, kann man als Erwachsener, aber ist hauptsächlich für Kinder gedacht, von dem, von der Gesangskombo Rumpelstil. Ja. Hat man, glaube ich, auch schon mal gehört. Ja. Sowas wie Wolf Zugrowski und seine Freunde oder so, keine Ahnung. Also machen so für Kinder Musik irgendwie. Und die Taschenlampen kommen von den Zuschauern und eigentlich haben das Taschenlampenkonzert letztendlich die, die auf der Bühne stehen, weil das Publikum so, ach so, die schwenken, der Wunsch schwenken Taschenlampen. Ah, okay. Ebenfalls aber Standardpreis 30 Euro. Ja. 2 Stunden kürzer als die Pyronale, aber. Aber cool. 17. September, da habe ich auch noch ein Event. Das hätte ich eigentlich mit Hannes letzte Woche schon ankündigen können. Und zwar, wer Weltklasse Volleyball sehen will, der muss am 17. September einfach ins Sportforum Berlin kommen, in Hohenschönhausen. Da spielt nämlich Brasilien gegen Deutschland. Frauen A-Nationalmannschaft. Letztes Testspiel vor der Volleyball-Weltmeisterschaft. Das kommt nicht so oft in Berlin vor und kommt vorbei. Ja, cool. Ich bin mal auch kicken, da, ob ich Zeit habe. Und Hannes ist auch da. Apropos, wenn wir schon bei Locations und bei Hannes sind, ja, besteht eigentlich die Möglichkeit, dass wir mal eine Podcast-Aufzeichnung im Franz-Club machen? Ich möchte gemütlich sitzen beim Aufzeichnen. Ja, ja, genau. Und da hast du ordentlich Atmo. Außerhalb der Geschäftszeiten natürlich. Außerhalb der Geschäftszeiten. Ach so, ja, das klärt Marc. Das klärt Marc. Ja, okay, das hat er jetzt davon. Okay, ja. Was? Gibt es sonst noch Erlebnisse, von denen wir berichten müssen? Urlaub haben wir. Ach, bestimmt. Aber da von euch ja hier nichts raussprudelt. Du, ich hätte noch was. Naja, dann. Na los, soll ich raus oder das Pulver? Ja, okay. Ich krieg einen Anfall. An was erinnert euch das? Jetzt wieder ein Stefansches Rätsel? Ich kriege einen Anfall. Das erinnert mich an gar nichts. Eine bekannte Abkürzung für? Ich will IKEA. Kennt man doch. Okay, habe ich noch nie gehört. Also ich war, glaube ich, zum dritten Mal in meinem Leben bei IKEA. Was? Weil. Wo ist nur Köttbüller? Was? Bulette meinst du? nein, ich gehe immer nur für Freunde zu IKEA. Habe mir selber da noch nie was gekauft. Und ja, letzte Woche war es wieder mal soweit. Ich wollte einen Kumpel besuchen und der meinte, Stefan, ich habe doch keinen IKEA hier. Kannst du mir nicht mal hier noch was mitbringen? Also, geguckt. Ja, es ist ja alles online verfügbar, ne? Steht ja da, ob es da ist. Alles grün, hingefahren, Regal leer. Ja, da waren wohl welche schneller als du. Genau, die haben gleich das ganze Regal leer gekauft. Also, ja, da war eben einer, der hat 35 Schreibtische gekauft. Das war die IKEA-Geschichte. Es handelte sich um einen Schuhschrank übrigens. Aber egal, ja. Da so hat einer vielleicht eine Frau gehabt, die viele Schuhe hatte. Ja, aber jetzt weiß ich auch, wie IKEA funktioniert. Wie? Man geht durch die Tür rein, schiebt den Einkaufswagen vor sich her, lässt alles reinplumpsen, was man haben will, fährt an der Kasse vorbei, bezahlt und geht wieder raus. Das ist ein sehr fortschrittliches System, da habe ich ja noch nie von gehört. Ja. Mann, egal. Mann. So. Nun gut. So, und jetzt der Aufreger? Der Aufreger. Was war der Aufreger? Den habe ich irgendwie verpasst. Ach so, die hatten den Schreibtisch nicht mehr. Oh Gott, wie. Kannst du nicht zum Telefon greifen? Deswegen bekam Stefan einen Anfall. Ja, aber dann greifst du zum Telefon, rufst an, fragst, haben sie noch den Schreibtisch oder war gerade der Mann, den Schuhschrank? Oder war gerade der Mann da, der für seine Frau 35 Schuhschränke gekauft hat? Ja. So viel zum Thema Zuverlässigkeit. Das ist ja wie die Anzeigen am Bus, wenn eine Störung sind. Mhm. Ist. Wenn eine Störung ist, dann helfen die auch nichts. Die funktionieren halt nur, wenn alles normal läuft. Ja. So ist das heutzutage. Ne? Ja. Ja. Ich hätte noch was von Elon Musk zu berichten. Da gibt es ja was Neues. Natürlich. Warte, unser Rubrik-Jingle. Elon Musk. Unser Super-Twitter. So, Marc. Also, das Neueste ist, Fußball. Elon Musk twittert, er möchte gerne Man U kaufen. Für alle, die es nicht kennen, Manchester United. Okay. Sehr erfolgreicher Fußballverein. Da würde ich sagen, schon mal die Aktien im Auge behalten. Genau. Man U ist, glaube ich, auch am Aktienmarkt notiert. Na, jedenfalls, das wurde groß bejubelt und dann hat Elon Musk wieder mal einen Rückzieher gemacht. Ja, ja, warte mal, der trollt doch jetzt nur alle. Ja. Da muss ich kurz eingreifen, etwas doch richtig stellen. Meines Wissens nach ist die Abkürzung Man U nicht korrekt. Ich kenne den Hintergrund nicht, das war aber was Negatives. Es muss Man United heißen. Also in Film, Funk und Fernsehen wird immer von Man U gesprochen. Aber da dürfen gerne so Leute wie Sven das mal richtig stellen. Genau. Liebe Grüße nach da draußen. Das habe ich ganz vergessen, Sven. Vielen, vielen Dank, dass du uns hörst. Vielen Dank fürs Feedback, auch wenn es beschissen war. Aber wir haben ja explizit drum gebeten. Cool. Weiter so. Beschissenes Feedback ist besser als gar nichts. Ich habe... kann ich mal noch eine Frage stellen, weil du, Marc, jetzt gerade hier bist. Sagt dir was, Deutsche Rentenversicherung, Bund? Ja. Ja, hast du da Kontakte? Ja. Nee, pass auf, ich sag mal, was mir passiert ist. Der weiß genau, was hier Phase ist. Ja, was ist passiert? Ich habe einen Tag vor dem Urlaub einen Brief aus dem Briefkasten gefischt, in dem stand, ich möge doch ein paar Lücken klären. Ja, eine Kontenklärung machen. Genau. Die Lücken liegen 1997. Ihr könnt euch ausrechnen, das liegt schon ein bisschen zurück. Ich kann mich kaum noch erinnern. Ich war auch. Du musst dich nicht erinnern, du musst nur deine Unterlagen wälzen. Ja, das ist das Problem. Und ich habe 4 Wochen Zeit. Davon gingen natürlich schon 2 Wochen drauf, die im Urlaub war. Aber ich muss sagen, ich habe dort angerufen. Auf dem Schreiben steht eine Telefonnummer. Man landet quasi wirklich sofort in der Abteilung, was schon mal geil ist. Ne? Das ist ungewöhnlich, ja. Ja, nicht sofort, nicht in einem riesigen Callcenter. Und war auch gleich Verständnis da. Ja, die sagte dann, ich guck mal gerade, das haben die sich schon auf Wiedervorlage gelegt in 3 Wochen. Ja, und hier ist eine E-Mail-Adresse, da landen ihre Informationen direkt im Team, können die Sachen per Mail schicken. Und da war ich doch echt positiv überrascht, wie modern und zeitgemäß offenbar die Behörde da unterwegs ist. Die andere Sache ist, ich habe darüber mit einem Anwalt gesprochen und der sagte, also jetzt nicht, weil ich denen was will, nee, also es war im Rahmen einer so einer Geschichte, wo das notwendig ist. Auf jeden Fall meinte der, ja, die lassen gern, nutzen gern den Bürger dazu, dass er ein bisschen hilft, den ihren Saustall mit aufzuräumen. Also da scheint es wohl nicht ganz so ordentlich zuzugehen. Ja, jetzt habe ich trotzdem ein Problem, dass ich eine Studienbescheinigung von vor über 20 Jahren suchen muss, die natürlich null Relevanz hat, weil wozu muss ich eine Immatrikulationsbescheinigung aufheben? Aber letztendlich... Für den Fall, dass das entsprechende Semester, was damit legitimiert ist, dass das angerechnet wird auf deine Rentenzeit. Ja, das siehst du, und das sowas das sagt einem keiner, wenn nicht, ne? Das weiß ja keiner, wenn das weiß ja nicht, wenn du das machst. Ja. Weil ich mache alles, was ich so jobmäßig mache, immer ordentlich über Steuerkarte und so, pipapo. Finanzamt müsste also bestens informiert sein, die Rentenstelle müsste bestens informiert sein, wenn der Arbeitgeber das ordentlich abrechnet, wovon ich bei den Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, halt fest von ausgehe. Ja, aber die Löcher, wie gesagt, das ist jetzt nichts Kritisches. Und die Information war, seien Sie froh, dass Sie es jetzt machen müssen, weil das dann in 20 Jahren nachzuweisen, erst rauszusuchen. Kleiner Einwand von mir, das mit dem machen müssen, das ist natürlich auch so ein Trugschluss. Also die sagen dir, pass auf, wir müssen ja mal eine Kontenklärung machen, du wirst dazu aufgefordert und sie geben dir 4 Wochen Zeit. Das ist alles Tinnef. Ja, das ist alles im nur Zweifel eine heiße Blase. Im Zweifel habe ich nichts eingezahlt, fertig. Nee, du kannst es auch einfach verstreichen lassen. Du kannst jederzeit eine Kontenklärung machen. Ja. 100 Mal im Jahr, wenn du willst. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Da hängt halt ein Rechtsrahmen noch dran, der erst weiterarbeitet, wenn er eine Auskunft bekommen hat von der Rentenstelle. Ah. Und das macht es dann ein bisschen komplizierter. Aber ja, ist auch so. Es sind so Sachen, die einem immer ins Leben taumeln, wo man sich denkt, oh, jetzt war super entspannt, gehst in den Urlaub und dann kommt sowas und ich sage, oh scheiße, ey, in welcher verdammten Kiste von 6 Umzügen soll diese Unterlage sein? Genau. Man denkt, es läuft, ne? Aber naja. Wenn ihr euch wundert, dass ich hier mich gerade nicht so einbringe, ich schaue gerade leicht bekleideten Damen auf Fahrrädern hinterher. Das macht er immer. Deswegen wollte er hierher. Also ich sehe keine leicht bekleideten Damen auf Fahrrädern, aber ich sehe... Ich sage euch natürlich nicht explizit Bescheid, weil ich möchte ja, dass ihr wenigstens unsere Gäste hier unterhaltet. So. Denn dies hier ist der Podcast nach dem Motto, bieten Unterhaltung, suchen Zuhörer. Ja, wir sind für die Gästebetreuung zuständig. Der meiste Berlin-Podcast. Der meiste Berlin-Podcast. Finde ich übrigens einen guten Slogan, ja, ne? Ja. Finde ich auch. Und wenn wir uns jetzt gerade hier schon selber über den Klee und in den Himmel loben, ist es Zeit für die Kontakte. Die kann Stefan jetzt gleich einsprechen und dann geht's heiter weiter. Soll ich die einsprechen? Na, ja, sag die doch mal live. Nö. Wir haben mit Atmosphäre die Kontaktmöglichkeit. Möchte ich aber nicht. Der Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Du findest uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. Schreib uns dort eine DM oder kommentiere unsere Beiträge. Unsere Website findest du unter berlin-podcast.de. Hier gibt es alle Shownotes und ein Feedback-Formular. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback. So, da sind wir. Ihr wisst Bescheid. Achso, Marc, Entschuldigung, war die Pause zu kurz? Musst du pullern? Muss wieder pullern. Wir haben ja gerade gesehen, wie es geht. Einfach an das Gebüsch stellen, das Glied entblößen und laufen lassen. Ja, unglaublich. Das sind hier wieder Fakten, Fakten, Fakten, die kein Mensch braucht. Nee, du bist doch der mal sagt, lass uns doch mal beschreiben, wo wir sind. Wie sieht es denn hier aus? Aha, das sage ich immer. Ja, das sagst du immer. Ich sage eigentlich immer, die Fakten, die wir bringen, die sollten wir irgendwie nett verpacken mit persönlichen Erfahrungen. Geschichten. Damit die Leute da ein bisschen Bezug zu haben. Apropos, da kann ich doch gleich mal was raushauen, was für uns alle ganz aktuell ist, weil wir ja Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel sind. Ich meine jetzt nicht, dass das 9-Euro-Ticket abläuft. Ist egal. Geschenkt. Gibt noch nichts Neues für Berlin. Ab nächsten Monat wieder Vollpreis. Krankenstand, hoher Krankenstand im öffentlichen Leben. Was fällt euch da ein? Die Busse werden ausgedünnt. Das heißt, die Taktung. Genau, die Busse sind genauso breit wie sonst. Die sind nicht dünner, nur der Takt ist ausgedünnt. Arsch. Du hast recht. Also habe ich noch nichts von gemerkt. Du machst ja auch im Urlaub. Mein Bus ist auch davon betroffen. Es ist nur ein geringer Prozent. Also nichts, worüber man heulen muss. Es sind aber auch Buslinien dabei, die schon sehr frequentiert sind. Also bei mir in Neukölln zum Beispiel, der M44, der fuhr normalerweise alle 5 Minuten. Und das zu Recht. Das heißt, der war nie wirklich leer. Und sie haben einfach jetzt nicht mehr genügend Busfahrer. Wie gesagt, hoher Krankenstand. Deswegen kann er jetzt nicht mehr alle 5 Minuten kommen, sondern nur alle 7 Minuten, 10 Minuten, keine Ahnung. Ja. Siehst du, da fällt mir bei der U5 immer ein, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, dass das Schicksalskarussell sich bei mir richtig gedreht hat, weil ich fahre in die richtige Richtung. Ja. Statt einwärts ist die U5, also entgegen für dem Strom, Leute, je näher du im Zentrum wohnst, desto unmöglicher ist es eigentlich, mit der U5 statt einwärts zu fahren. Und in meiner Richtung, ich habe immer schön die Füße oben, die Tasche auf dem Sitz. So wie hier. Füße oben, das möchte ich nicht sehen. Nein, natürlich nicht. Ich bin euer glänzendes Vorbild. Für öffentliches Eigentum. Für die Sauberkeit. Ist nicht unwichtig. Da kann ich gleich mal eine Story erzählen. Berlin hat ja seit sind jetzt schon 2-3 Jahre her, glaube ich, neue Busse, ne? Diese großen gelben Schlenkibusse. Diese großen gelben, was hat die Busse? Schlenkibusse? Du meinst wahrscheinlich Gelenkbusse. Genau. Und da habe ich mal eine Szene erlebt, es hat geregnet an dem Tag und hinter mir saß einer im Bus, der hat da gesessen und hat seine Füße auf die neuen Polster gemacht. Und irgendwann kam der Busfahrer und hat gesagt, was soll das hier? Ey, ihr wollt alle saubere Busse haben und nimm deine Füße weg. So. Ich hatte mal den Fall. Fand ich gut. Da waren Doppeldecker gewesen und da waren oben Jugendliche und wie es ist, ne, man muss halt, also Jugendliche, angehende Jugendliche. Ich hoffe, die Story hast du noch nicht erzählt im Podcast. Ich glaube nämlich schon. Achso, dann nur kurz und knackig und die haben halt rumgesaut und daraufhin ist der Busfahrer in die Eisen gestiegen, ist die Treppe hochgekommen, hat gesagt so, ich fahre jetzt erst weiter, wenn ihr hier aufgeräumt habt. Und hat sich hingestellt und hat gewartet. Hm. Ja, da wurde die große Klappe von den Jugendlichen ganz klein, weil dann natürlich von hinten auch schon Leute drin. Ey, Alter, mach den Dreck weg! Ne? Mach weg! Und ich sag euch, in meiner Ecke fahren nicht nur gemütliche alte Leute mit dem Bus. Das heißt, es ging dann auch ganz zackig und da war da Ordnung gewesen. Nun möchte man allerdings nicht die Gelegenheit verstreichen lassen, auch mal in die andere Richtung zu argumentieren, wenn das jeder machen würde. Hm. Also niemand mehr irgendwas beschmieren würde im Bus, nichts dreckig machen würde und keine Getränkedosen dort stehen lassen würde oder sonst noch was. Würde dann nicht potenziell der eine oder andere arbeitslos werden, der sich den ganzen Tag um nichts anderes kümmert? Dann würden das die Busfahrer selber machen. Ach so. Ja. Den Dreck. Ja. Dann würden die Busfahrer den Dreck machen. Verstehe. Ich habe tatsächlich schon überlegt, ich wollte mir bei Amazon so eine Greifzange kaufen. Mm. Für einen Zehner, glaube ich. Eine verlängerte Hand. Genau, und dann mit einer Mülltüte mal bei mir am Mauerweg entlang streunern. Okay. Nächstes Mal nehme ich ein Fernglas mit, aber wir gehen hier nie wieder her. Das ist zum Beispiel ein Habicht mit Sicherheit. Ja, auf jeden Fall habe ich das überlegt, das würde ich, würd ich gerne mal machen. Okay. Naja, dazu passt noch eine Story, auch zum Thema Dreck. Krankenstand. So. Was gibt es noch für öffentliche Institutionen, die gerade darunter zu leiden haben? Oh, viele. Natürlich die Bürgerämter. Nee, das meine ich nicht. Kann auch sein, ja, garantiert. Die BSR. Die hat auch teilweise einen hohen Krankenstand, aber auch die Hitze kommt bei der BSR dazu. Einige Recyclinghöfe hatten bei der Hitze dann doch zugemacht oder hatten nicht geöffnet. Und passend zu dem, was ihr gerade erzählt habt, was ist dann passiert? Dann sind die Leute da hingefahren und haben ihr Müll einfach direkt vor den Toren abgeladen. So ist es. Das ist aber nett, oder? Also, ja, wieso brauchen die es nicht holen? Das ist auch gut, oder? Ja, nicht? Wenn das alle machen würden, ja, dann würden schon wieder irgendwelche BSR-Fahrer arbeitslos werden. Ja. Nein, also das geht natürlich nicht, aber das zeigt halt auch, wie die Menschen sind. Ja, wenn du nicht einfach deinen Sperrmüll da vor die Tür stellen sollst, was soll denn? Da fährst du mal. Ach so, Recyclinghöfe. Ja, ich dachte jetzt so Müllkippen, wo blaue Tonne, gelbe Tonne. Ach so, nee. Schön wert. Ja, sehr interessant. Und auch die Blutspendezentren haben mit Krankenständen zu tun, zu kämpfen. Ach, dann gibt es endlich Leute, die sagen, ja, komm hier, mein Arm und jetzt nehmt mir Blut ab. Und die sagen, das ist nett von Ihnen, aber... Wir haben verkürzte Öffnungszeiten. Ja, genau. Genau, das stimmt. Was für ein Quatsch. Es ist ein Teufelskreis. Ja, was willst du machen, wenn das Personal ausfällt? Ja. Kann man nichts tun. Wie sind die aktuellen Corona-Zahlen? Ich habe schon lange nicht mehr auf die Kurve geguckt. Was für Zahlen? Weil die Kurve ist ja eigentlich auch völlig sinnfällig nach den letzten Änderungen, die wir festgestellt haben. Ja. Weil... wenn nur noch PCR-getestete Leute in die Statistik eingehen, aber keine PCR-Tests mehr gemacht werden, dann brauchen wir uns die Zahlen ja gar nicht angucken. Macht doch nicht schon wieder so eine Baustelle auf. Also ich kann sagen, nachdem ihr es ja, das wissen wir ja, wissen ja unsere Hörer, ihr seid ja verseucht gewesen. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Genau. Ich kann sagen, ich habe es schriftlich, dass ich es noch nie hatte. Ich hab damit. Wie haben Sie es festgestellt? Über einen Antikörpertest. Wo kann ich sowas machen lassen? Bei deinem Arzt zum Beispiel. Was oder kostet sowas? In der freien Wirtschaft. Beim Arzt ist es, glaube ich, ja, ich denke mal so 10, 20, 30 Euro. Ja, 30 Euro hätte ich jetzt auch gedacht. So viel hast du bezahlt? Ne, ich habe ein bisschen mehr bezahlt, aber ich habe es nicht beim Arzt gemacht, sondern ich habe jetzt schon mehrere. In der Apotheke, wie ich dich kenne. Nein, weil da die hüpfen rumlaufen. Ah, ja, ist da was hängen geblieben, ne? Ja, hast du nicht vergessen. Der Stefan geht immer schon mit hohem Blutdruck in die Apotheke, wenn die da Blut abnehmen. Der kommt schon entgegengepfeffert, die brauchen nicht mal die Nadel ansetzen. Ganz genau. Na? Ja. Einen schönen Gruß an die Apotheke in Biesdorf. In Biesdorf, genau. Ja. An alle Apotheken in Biesdorf. Ich kann ja mal ein Foto der Apotheke posten demnächst. Ja, und komm, mach uns zu Apotheken für die Schisten. Ah, komm, reißt euch zusammen. Oh, das ist natürlich ein Apothekerschrank. Nachdem wir jetzt hier auf dem Tempelhofer Feld sind, gibt es ja noch eine Neuigkeit in Berlin, was lange nicht da war, was jetzt wieder da ist. Das ist die Sonne. Du bist immer nicht sehr hilfreich. Du musst auch ab und zu mal irgendwie so einen kleinen Tipp geben, damit man eine Chance hat, das zu erraten. Ich sage ein Museum. Ein Museum, das ist ein Museum, was wieder eröffnet hat. Nein, das Museum ist nicht wieder eröffnet, es war die ganze Zeit offen, aber was da zu sehen ist. Ach so, ja. Der jetzt Dinosaurier? Ja, jetzt siehst du, nee, genau. Deswegen wollte ich Dinosaurier? Ja. Tiefschwarze Knochen in einem Umfang von Länge 12 Meter und Höhe 4 Meter. Ja. Für unsere jungen Zuhörer, ihr müsst jetzt ganz kurz weghören, das hört sich sehr, sehr gruselig an. Naja, es ist eben ein sehr großes Tier gewesen, ein Landtier, ein Tyrannosaurus Rex. Mit welchem Namen? Ach, der, Tristan Otto. Tristan Otto. Den habe ich auch gesehen. Nach Dänemark, glaube ich, ausgebaut. Genau, und wo ist Isolde gewesen? Weil das war nur Isolde, jetzt habe ich ihn auch verstanden. Ne, ich dachte wirklich, es waren irgendwie immer zwei. Das kann ich dir genau sagen, nur Tristan. Zu Kindheitszeiten. Aber angekündigt wird er doch so in Silbern und so. Also dieses, ich habe den in Erinnerung, als wenn da alles so silber war. Und ich habe den nie gesehen. Na gut, ich war in den Ausstellungsraum. Ich habe ihn gesehen. Ja. Hast du ihn angefasst? Nein. Okay. Da musst du nach Öffnungszeiten, dann kannst du anfassen. Also absoluter Tipp. Im Museum. Nachts im Museum, da haben wir es. Absoluter Tipp. Also jetzt wird es ja auch... Wenn der Sommer vorbei ist, ist ja auch wieder die Museumszeit wahrscheinlich, wo man mehr Chancen hat, ins Museum zu gehen bei schlechtem Wetter. Noch ein Tipp. Wenn ihr den Podcast frisch hört, gestern am Sonntag, dem 27. August, war Nacht der Museen, lange Nacht der Museen. Ja, ist doch richtig was los. Ja. Ich habe auch noch einen Tipp. Ja. Ich habe auch noch einen Tipp. Am 24.12. ist Weihnachten. Ist ein bisschen hin. Heute noch, in vier. Aber ihr erfahrt das natürlich hier als erstes. Ja. Also, ich habe es damals erfahren durch einen anderen Arbeitskollegen, der sagte, ach, wenn du mal Kino gucken willst in Berlin, so mitten in der Stadt, gerade bei dir in Neukölln, gehst du schön in die, wie heißen die, Neuköllner Kahn? Mhm. Und da ist auch ein Kino drin, so ein Cineplex-Kino. Und da sind die Kinos immer schön leer. Ja. Und ich war jetzt mit meiner Tina, wann waren wir denn im Kino? War es am Sonntag? Nee, am Montag. Am Montag warst du da. Wir waren am Montag im Kino, genau. Und wir hatten das ganze Kino für uns. Ja. Da echt? War wirklich sonst niemand. Wir haben uns den neuen Minions-Film angeguckt. Das war auch recht unterhaltsam. Mhm. Und das Geilste ist wirklich irgendwie, du kannst da fast alles gucken. Ich habe da noch nie erlebt, dass da ein Kino mal richtig voll war. Ja, aber eigentlich auch schade. Ja, na klar. Also ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo du im Kino angestanden hast, wo das so Wochenendbeschäftigung war. Und dann hast du angestanden am Kassenschalter, um eine Karte zu kaufen. Dann hast du angestanden am Einlass. Dann war das Kino voll, ganz viele Menschen um dich rum. Ja, sowas habe ich selten erlebt. Liebe Kinder, so war das früher. War zwar lange nicht mehr im Kino, aber wenn ich im Kino war, war es auch, so wie Marc sagt, eigentlich immer recht leer. Aber ja. Eigentlich traurig, ne? Dass es so ist mittlerweile. Ja, also man hat natürlich immer so ein schlechtes Gewissen. Man denkt so, um Gottes Willen, jetzt hier für zwei Leute, lohnt sich das für die überhaupt? Das lohnt sich nicht. Na, sagen wir es mal so. So eine Karte kostet jetzt, grob überschlagen, Zehner pro Person. Ja, das finde ich, ist nicht doll anders als früher. Früher hat es auch so 15 Euro gekostet. Und jetzt? 15 Mark. Okay, also Mark? Sagen wir es mal so, wenn mir das Kino selbst gehört und alles abbezahlt ist, ich verbrate keine 20 Euro an Strom, um den Saal zu betreiben. Aber jetzt ist es da in den Neuköllner Kahn. Das heißt, die müssen, ja genau, es muss auch geputzt werden und Miete müssen sie damit Sicherheit auch entrichten etc. Also ja, das könnte also wirklich schon ein schlechtes Geschäft für die sein. Also kleiner Tipp für alle, die mal verträumt im Kino sitzen wollen, wo es nicht so voll ist, gerne mal dahin gehen. Und je mehr Leute das beherzigen, diesen Tipp von mir, tragen natürlich auch dazu bei, dass dieser Tipp in Bälde dann keiner mehr sein wird. Aber das ist nicht so schlimm, weil dadurch stellen wir sicher, dass das Kino nicht bald zumachen muss. So wie die Videotheken. Die in Berlin hat die letzte Videothek geschlossen vor ein paar Wochen. Ja. Und womit? Mit Recht. Ach so, ich dachte. Aber es ist natürlich heute auch bei Kinos, ne? Also ich meine, es gibt die Streaming-Dienste sind mittlerweile so populär, dass natürlich der Anreiz weniger da ist, ins Kino zu gehen möglicherweise. Und dazu muss ich sagen, also ich erinnere mich an Zeiten, wo ich jeden Donnerstag immer die neuesten Kinofilme im Radio, Fernsehen irgendwie präsentiert bekommen habe. Ja. Da wusste man, was los ist. Und irgendwie... Das war immer noch so. Ja, aber das liegt halt daran, dass es an Relevanz verloren hat. Ja, das kriege ich und gar nicht mehr. Ich habe damals schon zu Kinozeiten, also ich bin sehr gern und sehr oft ins Kino gegangen, zu den Zeiten habe ich immer schon gedacht, wenn ich mir jetzt die DVD kaufe und die mit drei Leuten gucke, bin ich günstiger, als wenn ich ins Kino gehe. Ja. Ich bin zu Hause, ich sitze auf meinem gemütlichen Sofa. Ich kann so viel Popcorn fressen, wie ich will. Auch zu anderen Preisen. Das ist auch so. Warum geht man mit Popcorn ins Kino? Das habe ich immer gehasst. Magst du Popcorn? Ich mag Popcorn. Süß oder salzig? Süß. Ich finde beides scheiße. Aber das ist doch so voll die amerikanische Kultur, oder? Mit fetter Popcorn-Kiste, Cola am besten noch mit Strohhalm. Liter Cola. Ja, nicht? Was ich mal machen wollte, ist Autokino. Ich meine, finde ich auch mega unpraktisch, aber ich glaube, das ist schon... Aber geile Sitze. Du hast richtig geile Sitze in deinem Auto. Man glaubt es immer nicht, aber die Sitze im Auto, die sind darauf ausgelegt, dass du wirklich richtig lange, richtig lange gemütlich da drin sitzen kannst. Genau. Nicht so wie wir jetzt hier, ich sitze auf einem Stein. Ja. Ich sitze wieder mal im Rasen, der ist aber diesmal nicht voll gepisst. Nee, weil die Pissecke ist jetzt 10 Meter weiter, wie wir gesehen haben. Ja. Also... Ja, ist ja gut, René. Genau. Oh, sorry. Wir erinnern uns alle daran. Wird nicht vermitteln. Nein. Ja, aber auch das ist Berlin. Ja, natürlich. Das ist das Tempelhofer Feld. Das sind Menschen. Und Marc, wie fühlst du dich jetzt, wo wir dir endlich den Wunsch erfüllt haben? Das stimmt. Ein Podcast auf dem Tempelhofer Feld. Wir haben ja lange schon... Das war kein Wunsch, das war ein Vorschlag von mir. Marc hat seine Bucketlist, da sind gleich irgendwie 5 Punkte abgehakt. Genau. Ich fahre hier fast jeden Tag mit dem Fahrrad über das Tempelhofer Feld. Ich kenne das. Ja. Ich kenne es auch. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier gewesen. Genau. Man fährt immer nur mit der Bahn vorbei. Was eine Schande ist, weil das Tempelhofer Feld, die Tempelhofer Freiheit, hat wirklich eine Menge zu bieten. Ja. Viel platte, freie Fläche, also ich muss schon sagen. Ja, das ist rein oberflächlich betrachtet, jetzt bin ich gespannt. Es gibt hier auch Gebäude, es gibt sogar Bäume. Ja. So, wenn du einmal so rüber guckst, denkst du so, alle platt, ich kann von einem Ende bis zum anderen gucken, aber es... Der Teufel steckt so im Detail. Ja. Ich sag, was ich interessant finde, weil ich es mir schon immer gewünscht habe, ich bin ja viel geflogen und auf einer Startbahn zu Fuß gehen zu können und auf diesen großen Markierungen, die ja überall noch zu sehen sind, ne, die ganzen Taxi-Drives sind auch noch beschriftet. Das ist schon cool. Und da hinten sehe ich auch die Hütte. Warte mal, wo muss das? Das Leuchtfeuer? Ja. Nee, irgendwo. Ja, keine Ahnung, das Leuchtfeuer ist natürlich ganz am Ende der Startbahn. Steht das noch? Sendet das noch? ist schon ein Riesengelände auf jeden Fall. Ne? Und natürlich auch viel Geschichte, die hier zu finden ist. Aber die Frage ist natürlich, wird sich das Tempelhofer Feld verändern in den nächsten Jahren? Verändern mit Sicherheit. Aber die Frage ist, ob irgendjemand auf die unsägliche, dumme Idee kommt, dieses kleine, also das ist ja eine Klimaanlage für die ganze Stadt, dieses freie Feld hier. Wenn das alles bebaut ist, dann fehlt das einfach und dann steigen die Temperaturen hier noch schneller in der Stadt. Das ist zu befürchten, ne? Also da gibt es ja... Das Tempelhofer Feld kühlt die Stadt ein bisschen runter. Also das jetzt nur mal im Groben. Ja, mal gucken. Ihr könnt uns ja schreiben, ob ihr schon mal hier wart, genau, wie ihr es findet. Apropos, noch ein Tipp für alle Buhl-Begeisterten da draußen. Ja. Wir haben das eine oder andere Mal über Buhl berichtet. Ich habe neulich einen neuen Buhl-Platz für mich entdeckt, für mich und meine Buhl-Freunde. Und zwar das Buhlodrome. Wenn man einfach nur danach googelt, dann kommt man leider nicht weit. Okay, bei, das ist ja praktisch. Also nicht googeln. Nee, einfach nur googeln ist nicht so. Also ihr müsst dazu noch schreiben, Leutener Straße. Dann findet ihr bei Google Maps direkt neben der S-Bahn-Trasse, diese Nord-Süd-Trasse, und zwar zwischen Yorkstraße und Südkreuz. Auf der westlichen Seite der S-Bahn-Trasse, da gibt es die Leutener Straße und da dran ist das Buhlodrome. Da können also wirklich 5-6 Parteien gleichzeitig Buhl spielen. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen gefährlich, dass ich an den Aufruf starte, irgendwie da mal vorbeizuschauen. Aber auf der anderen Seite, ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die Buhl spielen. Und wir haben da alle Platz. Und da ist auch gleich ein Späti und da ist ein Café Achteck. Das heißt, man kann austreten, man kann gemütlich was trinken, was essen. Ja. Man kann Buhl spielen den ganzen Tag. Das ist wirklich ganz toll. Und genau, du hast keine vielbefahrenen Straßen in der Nähe. Das ist wirklich ein lauschiges Plätzchen. Also für alle Buhl-Begeisterten einfach mal vorbeischauen. Und wer weiß, vielleicht erkennt mich der eine oder andere, gerne vorbeischauen, mal Tag sagen und damit zurück ins Studio. Absoluter Geheimtipp. Gibt das Velodrom und das Buhlodrome. Nee, wie ist es? Buhlodrome, ja, aber davon gibt es irgendwie einige in der Stadt. Ja, genau. Ja, schön. Guter Tipp. Ja. Dann haben wir, glaube ich, ein sehr unterhaltsames Themenspektrum unseren Leuten präsentiert, aber natürlich fehlt ja immer noch ein Highlight. Ein Highlight? Ja. Na, das Highlight würde ich nicht bezeichnen, aber es fehlt noch was. Ein Ritual. So kann man es auch sagen, oder? Ja, gerne. Ja. Und zwar, die Fans wissen, worum es geht. Wir dürfen nicht vergessen, eine Rubrik, die kommt jetzt vor dem Können wir gerne machen. Und die Rubrik danach kommt dann auch noch. Die Rubrik davor ist der Druffi-Spruch des Tages. Selbstgespräch geführt. Kein Wort verstanden. Aus dem Leben. Sehr schön. Der gefällt sehr mir. Gut. Ja, der so, gut. Und jetzt können wir ritualisiert weitermachen. Ja, jetzt kommt das Witzbattle. Folge 93. Und da wir keine Gäste haben, fängt Marc natürlich an. Bitte schön, Marc. Ja, sag mal, bist du Einzelkind? Ich bevorzuge den Begriff Alleinerbe. Ja. Ach so. Was sagt ein Schizophrener nach dem Sex? Na, wer war ich? Eieieiei. Hurra, hurra. Ich dachte, bei Gewitter kann im Auto nichts passieren. Chantal, 18, ist nun schwanger. Düdüm. Ja, Untertitel, blöde Kuh. Hast du gesagt. Hast du auch einen von diesen modernen Schrittzählern? Naja, nee, ich fange lieber langsam an. Ich habe jetzt einen Bewegungsmelder. gute Lehrer machen ihren Job nicht wegen dem Geld, sondern wegen des Geldes. Das ist absolut richtig. Oh. Rettet dem Dachi. Ja. Sitze im Bus einer Frau gegenüber, die gerade ihren Lippenstift aufträgt. Der Busfahrer fährt über ein Schlagloch. Ja, jetzt sitze ich direkt dem Joker gegenüber. Sehr gut. Also, da habt ihr noch nie gelacht bei meinen Witzen. Ja, das ist das absolut richtig. Das mal einer. Buswitze, da haben wir es. Kommt gleich noch einer. Buswitze, gut. Mark. Okay, jetzt wird es ein bisschen zotig. Ihr missratenen kleinen Ficker, was gafft ihr so blöd? Oma, bitte beruhige dich. Das sind Gartenzwerge. Muss ich das rauspiepen eigentlich? Danach bearbeiten? Und wieder eine Nudel in den mit dem Buch. ich warte ihm noch den Zug ab. sagt der Mann zu seiner Frau, sag mal, was würdest du denn tun, wenn wir im Lotto gewonnen haben? Oh, ich würde mir die Hälfte des Gewinns aushalten lassen und sofort ausziehen. alles klar, hier sind deine 6 Euro und jetzt verpiss dich. Ein Klassiker. Sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. Heute habe ich eine Pizza mit in den Bus genommen. Der Busfahrer meinte, das ist ein Bus und kein Restaurant. Ich habe ihm dann gesagt, dass das genau der Grund ist, warum ich mein Essen selber mitgebracht habe. Ja, gut. Ja, ich glaube, es wird Zeit für einen Bonuswitz. Aber nur einen. Ich hatte schon immer sehr viel Pech mit Frauen. Na guck mal, die erste ist mir weggelaufen, die zweite nicht. Okay. Eine Oma geht ein Bikini einkaufen und nach kurzer Zeit kommt sie aus der Kabine und die Verkäuferin, und? Und die Oma so, oh, das Oberteil brauche ich nicht, ich krieg alles in die Hose. Aua, aua. Schön, schön, schön. Ach so? Schön, schön. Das sehe ich ganz anders, Stefan, ganz anders. Mir laufen sowohl Frauen als auch Männer hinterher. Thorsten, 36, Busfahrer. Okay. Ja, hast du noch einen? Ich habe einen, na gut, einen letzten aus der Kategorie. Einen letzten. So, also, ich war bei meinem Arzt und er sagte, naja, also mit den Atemwegen ist nicht ganz so toll. Er hat mir Seeluft verschrieben. Nachdem ich meine Finanzen grob überflogen habe, habe ich mir einen Hering vor den Ventilator gehängt. Ja, perfekt. Mir ist auf dem Weg zur Arbeit ein Reh ins Auto gesprungen. Das muss ich erstmal verarbeiten. Werner, 52, Metzger. Ja. Gut, ich habe jetzt hier noch 2 Hertha-BSC-Witze, aber die bringe ich jetzt. Warte, ich habe auch noch einen doofen. Was macht dein Hertha-BSC-Witz? Ich habe noch einen doofen. Soll ich? Ja. Nein. Ich kriege einen mit Marc. Mach doch. Was ist der Unterschied zwischen einem Marienkäfer und Hertha-BSC? Der Marienkäfer hat Punkte. Der hat mehr Punkte, genau. Ich habe keine Ahnung. Knaller, Stefan. Ist der Knaller, warte, oder? Dann ich jetzt noch. Wisst ihr, warum Marmelade so teuer ist? Nee. Die ist unheimlich aufwendig zu gewinnen, weil du musst die Pfannkuchen, also sie aus den Pfannkuchen extrahieren. Ja, da ist was Wahres dran. Genau. Gut, prima. Ich brauche noch ein paar Witze für die kommende Folge, die ja in 2 Wochen da sind wir erscheint. Wieder da. Genau. Und da sind wir wieder vollzählig oder wird wieder irgendjemand ausgetauscht? Nein, wir sind alle da und arbeitsbereit. Ich muss mich mal kurz entschuldigen. Ja. Ich kriege einen sehr wichtigen Anruf. Hannes. Hallo? Vom anderen Podcast. Nein. Ja, so ist das. Das gab es auch noch nie, dass Marc sich vorzeitig verabschiedet. Tschüss. Ach, war sein Chef. Dann habt ihr jetzt schon aufgehört? Die Weisheit des Tages ist ja noch dran, Marc. Ja, genau. Bitte, Marc. Ach, was tun wieder die? Da. Ich will auch mal dran sein. Du darfst natürlich gerne jederzeit dran sein. Aber nur wieder nicht dieses Mal. Okay, die Weisheit des Tages muss heute eingesungen werden. Oh. Räusper, räusper. Lasst euch mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Bernd Stromberg. Aus ja, dem okay. Film Stromberg. Was ist denn daran weise? Das erkläre ich dir, wenn du groß bist. Ernie, hör doch mal zu. Gut. Dann warte ich, bis ich gewachsen bin. Gut, dann würde ich sagen, wie eben schon That's angekündigt, it. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ja, toll, dass ihr dabei wart. Habt eine schöne Zeit. Genießt den Rest des Sommers. Bis in 2 Wochen. Tschüss. Und tschüss. Übrigens, hören kannst du uns bei den meisten Podcast-Plattformen. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und hier sind die Outtakes. Die Aufnahme läuft. Ja? Ja, sicher. Oh, ist ja perfekt. Cooles Bild. Echt? Du musst gleich mal gucken bei Insta. Gefällt mir. I like. Wie so ein Paparazzi, ey. Also läuft es denn eigentlich schon? Ja, läuft ja schon. Ja, ja. Ja, ja, ja, ist alles drauf. Okay, warte, dann muss ich kurz mein Sprechtraining machen. Johnny Kiefer guckt mir keine Videos an. Fischers Fritze fischt frische Fische. Mach mal weiter, dann kommen die Leute ja, weil sie denken, es ist irgend so ein... Wir sind im Mauerpark bei so ein Kurs. Ja, mach mal weiter, dann kommen Leute, weil sie denken, hier sind Vollidioten. Aber ja, bitte nur streicheln. Weil sie euch gesehen haben, haben sie schon gleich gedacht, ja. Ja, als wenn du wie der Betreuer aussiehst. Genau. Weg hier, du siehst aus wie unser Fressen. Genau. Hast du mal den Marken? Das, die Apparatur muss auch also, 90 Grad Winkel aufnehmen. Naja, aber ob ich es so habe oder ja, so. Ja, macht einen Unterschied. Mhm. Einen optischen für mich zumindest. Ja, einen optischen, genau. Ah, jetzt macht für mich übrigens auch einen optischen Unterschied, dass ihr beide eure Arbeitskleidung heute wieder nicht tragt. Tut mir leid. Jetzt hör auf zu jammern, jetzt zieh dir einen Rock an, Alter. Boah, das ist mit dir. Also das darfst du 2022 nicht mehr sagen, zieh dir einen Rock an. Genau. Hänsel und Gretel dürfen wir auch nicht mehr lesen, oder? Haben sie schon vom Markt kommen? Penner darf man auch nicht mehr sagen. Obdachlos, es geht gerade noch so durch. Blöder das geht in. Das kommt gleich in der Rubrik Feedback. Wir haben Feedback. Ach ja? Für René schon mal vorab. Ja, 93. Folge, 24. Ach, August. Und es ist, hast du die Uhr im Blick? Dann wir starten jetzt um 5:30. Warte, ich starte die Stoppuhr. Das ist ein Widerspruch. Ich stoppe die Startuhr. Ja. Also ist doch deutsche Sprache, oder? Du willst Windows beenden, dann musst du auf Start klicken. Ja. Du bist so aufgeregt. Ey, du musst ja... Ich mache kurz Yoga auf. Kann dauern. War wirklich nicht sehr weise. Hier, erzählst du so einen Scheiß? So, Aufsager. Ikea. Das Krankenstand. Und dass ich voll auf den Frosch gesetzt. Es war ein Frosch. Jetzt ist er tot. Mensch, ärgerlich. Ey, das ist doch ein Naturschutzgebiet hier. Ja. Eben. Wenn die morgen zählen, die Frösche, dann fehlt einer. So, ihr erfahrt heute was von ganz weit weg. Machen wir nochmal. Was? Wieso von ganz weit weg? Ja, Nordsee. So. Ah ja, okay, ja, gut. Ja, passt. Jetzt hast du es auch verstanden, ja? Ja, ja. Hallo, ihr erfahrt heute etwas von ganz weit weg. Aber auch ganz viel von hier, von Berlin. Nee, weil René aus dem Urlaub ist. Ach so, ja, okay. Gut. Ey, kannst du nicht einfach nur, der Satz ist so simpel, ey. Ja, warte, schreib mir auf. Mach doch mal bitte. Ich komme mir vor, als wenn wir mit Schauspielerkindern arbeiten. Okay, bitte nochmal, Konzentration, Klappe die erste. Hallo, ihr erfahrt heute etwas von ganz weit weg. Weil der René aus dem Urlaub zurück ist.